Português do Brasil. Todos os dias. Dasselbe, derselbe. Brasilianisch und Portugiesisch. O mesmo. Tasse. A xícara. Yoga. Brasilianisch und Portugiesisch. O yoga. Abendessen in Brasilien und in Portugal. O jantar. Es ist nämlich so, dass Brasilianisch und Portugiesisch. É que sich beeilen in Brasilien und auch in Portugal. Apressar-se.